الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister im Islam. Ich möchte euch eine frohe Botschaft geben. Und zwar, wir fangen bidnallahi ta'ala ab heute mit einer Vortragsreihe, was jeder Muslim wissen muss. Jeder, der sich Allah Ergebener nennt, jeder, der den Glaubensbekenntnis ausgesprochen hat, muss er bestimmte Dinge in der Religion wissen. Viele denken, wenn sie den Glaubensbekenntnis ausgesprochen haben, dass es denen ausreicht, den Paradies einzutreten. Ohne die Bedeutung von dem Glaubensbekenntnis zu verstehen, ohne zu wissen, warum sie erschaffen wurden, ohne einige Dinge in der Religion zu verinnerlichen, danach zu handeln und dabei geduldig zu sein, denken sie, dass sie dann Paradies eintreten werden. Nein, liebe Geschwister, deswegen machen wir diese Vortragsreihe, damit jeder Mensch, der den Glaubensbekenntnis ausspricht, wissen soll, was er zu tun hat, warum er erschaffen wurde, was er wissen muss, was Pflicht ist für jeden Muslim zu wissen. Und das Erste, wo wir damit beginnen würden, ist der Aqidah. Aqidah ist es sehr wichtig, liebe Geschwister. Aqidah bezieht sich auf Angelegenheiten, an die man sich mit Gewissheit und Überzeugung im Herzen und mit dem Verstand glauben muss. Sie dürfen nicht durch Zweifel oder Unsicherheit verdorben werden. Aqidah heißt es der Glaube an Allah tabaraka wa ta'ala. Der Glaube an seine Einzigkeit. Der Glaube an seine Einzigkeit in der Anbetung. Glaube an seine Einzigkeit in der Herrschaft. Glaube an seine Einzigkeit in seinen Namen und seine Eigenschaften. Glaube an den Engeln, Bücher, Propheten und jüngsten Tag und der Qadr, sei es gut oder schlecht. Und alles, wo wir einen authentischen Beweis von den Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haben, bezüglich Grundlagen der Religion und alles, was über den Verborgenen ist und alles, was von Nachrichten, die wir von dem Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gehört haben oder die über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert wurde, ohne jegliche Zweifel müssen wir daran glauben. Die Wichtigkeit der Aqidah, liebe Geschwister, möchte ich in folgenden Punkten bi'idhnillahi ta'ala erklären. Warum fangen wir mit der Aqidah? Das erste Punkt, weil alle Propheten wurden mit der Da'wah zu den Aqidah, die richtige Aqidah, gesandt. Allah tabaraka wa ta'ala sagt in Surah Al-Anbiya, Vers 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Und wir haben vor dir keinen Gesandten gesandt, dem wir nicht die Weisung eingegeben hätten, es gibt keinen Gott außer mir, so dient mir. Wenn die ganzen Propheten für diesen Zweck gesandt worden sind, das heißt, das ist das wichtigste Da'wah, das wichtigste Sachen, was jeder Muslim sich damit beschäftigen muss. Der zweite Punkt, Allah tabaraka wa ta'ala einzig zu machen in seiner Anbetung oder die Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in der Anbetung, das ist die wichtigste Sachen, wozu Allah tabaraka wa ta'ala den Menschen erschaffen hat. Er sagt subhanahu wa ta'ala in seinem edlen Buch, in Surat al-Dhariyat, Vers 56, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe den Jinn und den Ins, den Menschen erschaffen, nur damit sie mir dienen. So subhanallah, wir wurden für diesen gewaltigen Zweck erschaffen. Wie könnte es überhaupt sein, dass die Menschen unachtsam werden über das, wo sie dazu oder dafür erschaffen wurden? Der dritte Punkt, die Akzeptanz von den Taten ist abhängig von der richtigen Aqidah. Hast du eine gute Aqidah, werden deine guten Taten akzeptiert. Hast du eine schlechte Aqidah, begehst du Schirk, werden deine Taten nicht akzeptiert. Egal was du machst, egal wie rein deine Absicht ist in diesen, bei dem Verrichten dieser Tat, aber du hast eine schlechte Aqidah und begehst du Schirk, du hast deine Religion nicht verstanden, so wird dir diese Taten diese Tat und anderen Taten nicht von dir akzeptiert. Schau, wie wichtig ist, die richtige Aqida zu verstehen, die richtige Aqida zu haben. Die nächste Punkt, die Rettung Yawm al-Qiyamah ist abhängig von der guten Aqida, von deiner Aqida. Deine Aqida gut, werdest du gerettet Yawm al-Qiyamah. Deine Aqida schlecht, werdest du zu den Verlierern gehören sein. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sagte: "Inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah." Allah tabaraka wa ta'ala hat demjenigen den Höllenfeuer verboten, der um Allahs Wohlgefallen zu erlangen la ilaha illallah sagt. Schaut, subhanallah, wie wichtig ist, die gute Aqida zu haben. Die nächste Punkt, die richtige Aqida zu haben, diese Aqida zeigt uns die Beziehung zwischen der Diener und seinem Herrn, subhanahu wa ta'ala. Weil derjenige, der richtige Aqida hat, er wird die Namen von Allah tabaraka wa ta'ala verinnerlichen. Und er wird alle Arten der Ibadah für Allah tabaraka wa ta'ala zu verrichten. Der wird nur Angst von Allah tabaraka wa ta'ala haben. Der wird nur Hoffnung an Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und der wird darauf achten, dass Allah tabaraka wa ta'ala der Wächter ist. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm überall beobachtet, subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der richtige Aqida hat, der wird wissen, wer Allah tabaraka wa ta'ala ist. Wie mächtig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und der wird Taqwa haben, gottesfürchtig sein. Und der wird bei jedem Sünden zu Allah tabaraka wa ta'ala kehren. Weil er weiß und er ist überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala es sein Herrn ist und der Barmherzige subhanahu wa ta'ala. Die nächste Punkt, liebe Geschwister, die wahre Glückseligkeit in Dunya bei Allah ist abhängig von der richtigen Aqida und basiert auf einer richtigen Aqida. Deswegen, der Mensch braucht die richtige Aqida zu lernen. Und du werdest, wallahi, keine Ruhe und keine innerliche Ruhe haben, außer dass du die drei Arten des Tawhid verinnerlichst, verstehst und dich Allah tabaraka wa ta'ala ergibst. Die richtige Aqida zu verstehen, ist der Grund, dass der Mensch in Dunya auch im Akhira glücklich wird. Das heißt, die Glückseligkeit, As-Sa'ad al-Haqiqiyya, werdest du nur durch die richtige Aqida zu bekommen. Egal in welchem Zustand du bist, egal in welcher Ort du bist, du hast eine richtige Aqida, du hast deine Religion verstanden, so werdest du bi-idhnillahi ta'ala glücklich sein. Die nächste Punkt, warum wichtig ist, die richtige Aqida zu verstehen und zu lernen. Weil die richtige Aqida zu verstehen, beantwortet uns alle unsere Fragen. Egal in welche Angelegenheit der Religion du einen Fragen hast, egal in welche Situation du bist, du findest die Antwort dafür in der richtigen Aqida. In Koran und Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Du wirst verstehen, warum du erschaffen wurdest. Du wirst verstehen, wie du Allah tabaraka wa ta'ala dienen sollst. Du wirst verstehen, wenn du Allah dienst, werdest du geprüft auf dieser Weg. Du wirst verstehen, wenn du auf diesem Weg standhaft bleibst, dass du Yawm al-Qiyamah zu den geretteten Menschen sein wirst. Schau, wie wichtig ist, die richtige Aqida zu haben. Nächster Punkt. Wir schauen im Koran und Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wir sehen, dass Allah tabaraka wa ta'ala oft uns darauf hinweist, die richtige Aqida zu verstehen, zu lernen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wenn wir schauen, wenn er die Botschaften geschickt hat oder wenn er den Sahaba zu einem Dorf geschickt hat, zu einer Stadt geschickt hat, das war seine Wörter sallallahu alaihi wa sallam. Das war das Erste, was er gesagt hat und als einen Ratschlag den Sahaba gegeben hat. Wie zum Beispiel Mu'adh bin Jabal nach Jemen geschickt hat. Und er sagte zu Mu'adh bin Jabal, radiallahu anhu arda, sagte, das Erste, was du dazu rufen sollst, soll es La ilaha illallah sein, der Aqida sein. Wenn sie dir gehorchen, dann sage, dass Allah tabaraka wa ta'ala auf denen 5 Gebete Pflicht gemacht hat. Wenn sie dir gehorchen, dann sage, dass Allah subhanahu wa ta'ala, also die anderen Teil der Religion erklären. Aber das Erste soll es sein, La ilaha illallah. Der nächste Punkt, warum wichtig ist, die richtige Aqida zu lernen. Denn die richtige Aqida zu lernen, liebe Geschwister, es ist der Grund, dass du Sieg bekommst und dass du zu den erfolgreichen Menschen gehörst, dass du zu den Ta'ifatul Mansura gehörst. die siegreiche Gruppe gehörst. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam sagt, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es werden immer eine Gruppe von meiner Umma sein, die auf der Wahrheit sind, zu der Wahrheit rufen. Das sind die Ta'ifatul Mansura, hatta yati amrullah, bis die Sache von Allah tabaraka wa ta'ala eintrifft, bis Yawm al-Qiyamah. Und sie bleiben auf der Wahrheit. Und die einzige Gruppe, die gerettet sein werden, sind die Gruppe, die einen richtigen Aqidah haben. Schaut, wie wichtig ist, die richtige Aqidah zu haben. Die letzte Punkt, die wir erwähnen werden, bi'idhnillahi ta'ala, über die Wichtigkeit der Aqidah, ist, die richtige Aqidah zu haben, liebe Geschwister, ist Schutz für dich. Von allen Gruppierungen. Schutz von den Übertreibenden. Schutz von den Untertreibenden. Schutz von jeder, der auf dem falschen Manhaj ist. Weil wenn du die richtige Aqidah verstanden hast und die richtige Aqidah folgst, dann wird dich nicht schaden, was die anderen sagen. Und die diesen Batil nicht akzeptieren, weil du den Haq hast. Es gibt natürlich viele andere Punkte, die wir erwähnen können über die Wichtigkeit der Aqidah. Aber ich denke mal, das reicht bi'idhnillahi ta'ala, um zu verstehen, wie wichtig ist Aqidah, die richtige Aqidah zu lernen. Und so, das ist inshallah der erste Teil von dieser Vortragsreihe. Und bi'idhnillahi ta'ala werden wir danach mit den Punkten anfangen, die was jeder Muslim daran glauben muss, ohne jeglichen Zweifel zu haben, was jeder Muslim es verinnerlichen muss und dabei geduldig sein muss, bis er Allah tabaraka wa ta'ala trifft. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen, die das Wort hören und danach die Besten davon folgen. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.